Kapitel 18. Beispiele übernatürlicher Versorgung. Wenn Gott redet, kann und werden seine Worte jede Art an materieller Versorgung hervorbringen. Ich möchte anhand vieler Beispiele aus der Bibel und vieler eigener Erlebnisse aufzeigen, dass Gott seine Kinder nicht nur versorgt, sondern dass er sie durch das Wort, das aus seinem Munde hervorgeht, versorgt. Wenn Gott in 5. Mose 8 sagt, dass der Mensch nicht vom Brot alleine lebt, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorgeht, war das Wort wörtlich so gemeint und sollte auch so verstanden werden. So auch in 1. Könige 17, 1-6. Und Elia, der Tisbeter, von den Einwohnern Gileads, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen, geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn, er ging und blieb am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel dafür, wie das Wort Gottes Versorgung hervorbrachte. Was geschah hier mit Elia? Nachdem er eine Hungersnot angekündigt hatte, sagte Gott ihm, er solle zum Bach Krit gehen und sich dort verbergen. In Vers 4 sagte Gott, und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen, jeden Tag, morgens und abends, brachten ihm die Raben Nahrung, Brot am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Wie geschah das? Woher wussten die Raben, wo sie die Nahrung herbekommen und wo sie sie hinbringen sollten? Über lange Zeit hinweg brachten die Raben jeden einzelnen Tag, ohne Ausnahme, Nahrung zu Elia. Das ist eine direkte Erfüllung der Verheißung aus 5. Mose 8, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem Wort lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das Wort des Herrn, das aus seinem Mund hervorging, brachte die übernatürliche Versorgung zu Elia. Da ging es um nichts Geistliches. In Vers 4 sagte Gott, ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen, Gott braucht einfach nur etwas zu sagen, und die übernatürliche Versorgung wird erscheinen. Wir glauben, dass Gott die ganze Welt einfach durch sein Wort in Existenz gesprochen hat. Aber nur die wenigsten Christen glauben, dass Gott einfach nur ein Wort zu sprechen braucht und damit übernatürliche Versorgung in unser Leben kommt. Meine Frau und ich hatten ja eine Vereinbarung getroffen, dass wir uns niemals verschulden oder andere Menschen um Hilfe bitten würden. Wir haben das nicht gemacht, weil wir zu stolz waren, um Hilfe anzunehmen, sondern weil wir wirklich Gott und seinem Wort vertrauen wollten. Als wir heirateten, lebten wir in einer Stadt mit 20.000 Einwohnern. Es war für mich unmöglich, eine Arbeitsstelle zu finden und zu der Zeit gab es auch keine staatliche Hilfe, die zur Verfügung gestanden hätte. Dann fand ich einen sehr schlecht bezahlten Job. Als meine Frau gerade mit unserem ersten Sohn im 5. Monat schwanger war, rief ein guter Freund aus England an, um herauszufinden, ob wir am Wochenende zu Hause wären. Er wollte uns besuchen kommen. Er erwähnte, dass er vielleicht noch jemanden mitbringen würde. Dieser Freund bat Debbie, mir nichts davon zu erzählen, weil er mich überraschen wollte. Meine Frau machte sich ein bisschen Sorgen, weil wir absolut nichts zu essen im Haus hatten und auch kein Geld, etwas zu kaufen. Wie sollte sie denn unsere Gäste beköstigen? Am Abend erwähnte sie mir gegenüber dann ganz behutsam, dass kein Geld da sei, um etwas zu essen zu kaufen. Und dann kam irgendwie ganz tief aus meinem Innern diese Glaubensaussage, kann Gott nicht die Fenster des Himmels öffnen und seinen Segen über uns ausgießen, sie stimmte mir zu, dass er das tun könne und dann gingen wir schlafen. Früh am Morgen klingelte es an der Haustür. Ich antwortete und war ganz erstaunt, als ich die Stimme meines Freundes, den ich doch in England wähnte, an der anderen Seite der Sprechanlage hörte. Schließlich ließ ich ihn und seinen Cousin, den wir auch recht gut kannten, reinkommen. Nach allen Begrüßungs- und Höflichkeitsformalitäten bat er mich, mit ihm zum Auto runterzugehen. Wir lebten im 4. Stock eines Wohnblocks. Am Auto angekommen, zeigte er mir, dass der ganze Kofferraum sowie auch die Rückbank voller Lebensmittel waren. Wir brachten die Sachen zusammen hoch und dann erklärte er mir alles. Vor einigen Monaten hatte Gott ganz klar zu ihm gesprochen, dass er seine Jugendgruppe motivieren sollte, über mehrere Wochen hinweg haltbare Lebensmittel zu den Jugendtreffen mitzubringen. Einen Tag bevor er sich zu uns nach Österreich auf den Weg machte, sagte Gott, dass es jetzt an der Zeit sei, die Sachen zu uns zu bringen, weil wir sie bräuchten. Am Morgen waren unsere Vorratsschränke noch leer und am Abend bogen sie sich unter dem Gewicht all der Nahrungsmittel. Wir konnten circa 1,5 Monate davon leben und sogar noch andere Gäste aus Australien verköstigen, die ein paar Wochen später ganz unerwartet auf Besuch kamen. Etwas später verschaffte mir Gott dann einen besser bezahlten Job. Dies ist ein praktisches Beispiel dafür, wie das Wort Gottes buchstäblich materielle Versorgung hervorbrachte. Gott sprach zu jemandem, 1500 Kilometer von uns entfernt, und durch das Wort, das aus seinem Mund hervorging, kam Essen auf unseren Tisch.